بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله. So Allah subhanahu wa ta'ala es will, werden wir heute inshallah über das Thema Tagut sprechen. Was ist der Tagut? Wie leugnet man es? Und warum ist das Thema so wichtig? Werden wir inshallah heute darüber sprechen. Wir müssen uns eine Sache erstmal muss uns klar sein. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala alle Propheten mit einer gemeinsamen Botschaft geschickt hat, so ist das etwas Wichtiges. Okay? Wenn alle Propheten mit der gleichen Nachricht kommen, mit der gleichen Botschaft kommen, muss es ja von der Religion etwas sein, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Okay? So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Nahl, Vers 36, استعيذ بالله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Wir haben jeder Nation einen Gesandten geschickt, womit, also mit welcher Nachricht, mit welcher Botschaft, أن يعبدوا الله, Tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, واجتنبوا الطاغوت, und den Tagut zu leugnen. Das Wort Tagut kommt im Koran wie oft vor? 8 Mal, richtig. Okay, hat verschiedene Bedeutungen. Wir werden heute inshallah auch über die verschiedenen Bedeutungen sprechen. Bevor wir das machen, bi'idhnillah, lese ich euch inshallah einen Vers vor, wo die Wurzel des Wort Taguts drin vorkommt, aber nicht mit der Bedeutung, was wir es kennen. Also es gibt für jede Sache einmal einen lexikalischen Begriff und einmal, was wir dann in Islam benutzen. Ich gebe euch ein Beispiel. Zum Beispiel das Wort Kafir kommt von Kafara und es heißt eigentlich lexikalisch überdecken. Okay? Aber im islamischen Kontext benutzen wir das für wen? Für denjenigen, der ungläubig geworden ist, beziehungsweise er hat irgendein anderer Kufr. Oder ich gebe euch noch ein Beispiel. Salah bedeutet rein lexikalisch nur Bittgebet. Aber wofür benutzen wir das? Für das Gebet, was für uns von Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt worden ist. So ist das mit dem Wort Tagut auch. Lexikalisch kommt es vom Wortstamm Tara, okay, das heißt überschreiten. Und das benutzt auch Allah subhanahu wa ta'ala auch so mit der Bedeutung im Koran. Sagt subhanahu wa ta'ala, inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariya. Als das Wasser das Maß überschritten hat, das ist im Kontext von Nuh a.s. Mit dem Schiff, als das Wasser überschritten hat, okay, das Maß überschritten hat, so haben wir euch auf dem Schiff gerettet. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Wie wird das Wort hier benutzt? Lexikalisch, überschreiten. So ist es eigentlich im islamischen Kontext dann mit dem Tagut auch. Weil warum? Das ist eine Person, muss nicht unbedingt eine Person sein, kann etwas sein, was das Maß überschreitet, oder wenn es selbst das Maß nicht überschreitet, die Leute, die es anbieten, beziehungsweise als heilig sehen oder ihnen irgendeine andere Heiligkeit zuschreiben, bringen ihn dazu, dass er überschreitet. Okay? So sagt zum Beispiel Imam Malik, rahimahullah, über das Wort Tagut, er sagt, es ist das, was angebetet wird, außer Allah. Und das ist schon sehr, sehr stark. Also dieser Ta'rif von Tagut ist schon sehr, sehr stark. Warum? Das yani, ist so generell, schließt eigentlich alles ein, was man unter Tagut verstehen kann. Zum Beispiel, ein aktuelles Beispiel, damit man das versteht. Zum Beispiel, die Sufis heutzutage haben, ja natürlich nicht alle, aber generell kann man sagen, wem haben sie zum Tagut genommen? Ihren eigenen Scheich. Richtig? Sie überschreiten damit das Maß. Sie überschreiten das, was Allah ihnen nicht erlaubt. Zum Beispiel, indem sie ihn anbieten. Indem sie zu ihm Dua machen. Und dann haben sie ihm was gemacht, zum Tagut genommen. Und guck mal, passt es jetzt unter die Beschreibung von Imam Malik oder nicht? Passt, ne? Wird angebetet. Okay? So sagt zum Beispiel von den Gelehrten in der Sprache, die beschreiben Tagut folgendermaßen, zum Beispiel Lays oder Al-Kisai, die sagen, es ist alles das außer Allah, was angebetet wird. Und sie fügen das Wort alles nochmal hinzu. Das war zum Beispiel gerade nicht der Fall. Okay? Wir wissen auch zum Beispiel von Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, wie beschreibt er den Tagut? Er sagt, Shaitan. Ist auch richtig. Ist auch richtig. Warum? Der flüstert doch den Leuten ein, damit sie überschreiten. Richtig? Also ist auch ein Tagut. Okay? Man kann auch folgendermaßen sagen, die Leute bzw. die Gegenstände oder was auch immer, die versuchen, die Menschen von Allahs Religion abzuhalten, von der Wahrheit abzuhalten, von Tawhid abzuhalten, von dort fernzuhalten, das sind auch Tawarit. Okay? So kann man das beschreiben. Und zum Beispiel Mujahid, rahimahullah, beschreibt den Tawhid folgendermaßen. Jetzt hört mal zu. Ash-shaytanu fi surati al-insan. Es ist der Shaytan in der Gestalt eines Menschen. Yatahakamuna ilayhi wa huwa sahibu amrahum. Die Leute suchen dort Urteil. Die Leute suchen dort Urteil, also die haben Ikhtilaf, versuchen dort ein Urteil zu suchen und er gebietet ihnen. So beschreibt er den Tawhid. Und das ist eigentlich auch die Beschreibung, die Allah subhanahu wa ta'ala im Vers dann sagt. Okay? Ist das so was lexikalisch und im Islam verstanden, wozu wir Tawhid sagen? Das ist rein so vom Wortstamm her, von dem Ma'ana her. Dann sagt Sheikh, Ma'ana Tawhid wa ru'usu anwa'ihi. Die Bedeutung vom Tawhid und so die Hauptköpfe, kann man sagen. Okay? Ich habe auch in den früheren Ders gesagt, das, was Sheikh hier schreibt, es ist das, was am meisten verbreitet ist. Okay? Wir können nicht sagen, es gibt keinen anderen Tawhid außer das, was hier drin steht. Das ist nicht der Fall. Das ist das, was am meisten verbreitet wird und immer noch gängig ist, subhanallah. Und dann sagt er, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, I'lam rahimakallahu ta'ala. Wisse, o derjenige, Allah soll mit dir barmherzig sein. Okay? Anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam. Das, was Allah subhanahu wa ta'ala als erstes für den Sohn Adams zur Pflicht gemacht hat, al-kufru bit-tagut. Kufru bit-tagut, den Tawhid zu leugnen, wal-imanu billah, und den Glauben an Allah. Wenn wir sagen, Tawhid leugnen, das ist ein bisschen generell. Das werden wir, inshallah, später detaillieren. Wie leugnet man den Tawhid? Das müssen wir auch reden. Das ist auch, inshallah, einer der Punkte, die wir heute ansprechen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es uns erlaubt. Dann sagt er, wal-dalilu qawluhu ta'ala, und Dalil ist folgender Vers von Allah subhanahu wa ta'ala, was wir gerade gelesen haben. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben jeder Nation, okay, einen Gesandten von ihnen geschickt. Womit? Mit welcher Nachricht? أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ. Allah alleine zu dienen, Tawhid zu machen, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Und die falschen Götter, die falschen Tawarit zu vermeiden. So ist zum Beispiel auch in Surah Baqarah, ne? Vers 256. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Wer den Tawhid leugnet, und guck mal, das kommt danach, und an Allah glaubt, hält fest am festesten Handhabe. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sehen wir Folgendes. Wer kein Kufr bit-Tawhid macht, der hat kein Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wie tritt man in unsere Religion ein? Mit welchem Wortlaut? La ilaha illallah. Oder nicht? Guck mal, du leugnest erstmal. Du sagst erstmal La ilaha, dann sagst du illallah. Dieses Kufr bit-Tawhid ist ein Teil von La ilaha. Wenn nicht vielleicht der größte Teil. Warum? Du leugnest erstmal alle, die angebetet werden. Und natürlich gleichzeitig auch die Leute, die anbeten. Und dann tust du erst illallah machen. Aber wenn du kein Kufr bit-Tawhid gemacht hast, so hast du kein Iman. Jetzt rein von diesem Vers, wenn wir wirklich darüber nachdenken. Allah sagt, wer den Tawhid leugnet und an Allah glaubt. Da, okay? Der hält am festesten Handhabe. Und Rasulullah sagt, festeste Handhabe ist La ilaha illallah. Das ist eigentlich die Vorbedingung von La ilaha illallah. Und dann frage ich euch Folgendes. Wenn jemand die Bedingung nicht erfüllt für La ilaha illallah, kann er Muslim werden? Nein. So sehen wir, Kufr bit-Tawhid ist vom Iman. Wer das nicht hat, der hat kein Iman. Und dann gehe ich noch einen Schritt weiter und frage folgendermaßen. Jemand, der nicht weiß, was Tawhid ist, kann er Muslim werden? Nein. Unmöglich. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, damit er den Iman akzeptiert, hat er die Bedingung, dass die Leute Kufr bit-Tawhid machen. Das können wir folgendermaßen beschreiben. Zum Beispiel, du willst beten, aber du musst vorher Wudu nehmen, richtig? Die Wudu ist Bedingung vom Gebet. Wenn du kein Wudu hast, kannst du beten? Nein. Wenn du betest, wird das Gebet angenommen? Nein. So ist es mit Kufr bit-Tawhid auch. Du kannst von dir behaupten, ich habe den Iman an Allah, ich habe den Glauben an Allah, aber du hast kein Kufr bit-Tawhid gemacht. Hast du dann Iman an Allah? Nein, du hast die Vorbedingungen nicht erfüllt von La ilaha illallah. Und subhanallah, das ist so eine eindeutige Sache, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, als er dem Propheten alaihissalatu wassalam, Muhammad, Friede und Segen auf ihn, zu Quraysh geschickt hat und als Rasulullah alaihissalatu wassalam La ilaha illallah gesagt hat, dass er gesagt hat, ich rufe auf zu Allah und zu La ilaha illallah, was hat Quraysh gesagt? أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا. Hat dieser Muhammad alle Götter einen einzigen Gott gemacht? إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Das ist eine Sache, was richtig عجيب ist. Verwundernswert ist das. Okay? Und ein Vers nur weiter. Guck mal, ein Vers weiter. Was verstehen die von La ilaha illallah? Allah Azzawajal sagt da, das ist in Surah Sa'd, müssten Vers 5, 6 sein. Die Vornehmen des Volkes, die Melle, sind rausgegangen und haben gesagt, أَنِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. Geht raus und habt Sabr auf euren Göttern, auf den Götzen. Was verstehen die? Die verstehen, dieses La ilaha illallah ist wie eine Axt, Bruder, was diese Götzen kaputt macht. Und das ist gemeint mit Kufr bit Tawud. Okay, die Quraysh haben das verstanden. Wenn die Iman Allah machen soll, wenn das angenommen werden soll, müssen die vorher was machen? Ihre Götzen kaputt machen. Und so ist das mit dem Kufr bit Tawud genauso. Okay? Dann sagt er, فَإِمَّا سِفَةُ الْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ فَهُوَ. Guck mal, wenn wir zu der Eigenschaft kommen, zum Kufr بِالطَّاغُوتِ, sagt er, die Eigenschaft sind folgendermaßen. Und dann zählt er subhanallah auf. Guck mal, es ist nicht nur, ich habe es geleugnet und es ist fertig. Nein, das hat Bedingungen. Und die zählt jetzt Sheikh auf, rahimahullah. Er sagt, أَن تَعْتَقِدَ بُتَلَانَ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ. Dass du I'tiqad hast, also dass du daran glaubst, dass alles, was außer Allah angebetet wird, Batil ist, falsch ist. Das ist das Erste, ist das Glauben. Aber ist das jetzt hier fertig? Nein, ist es nicht. Das ist das Erste. Und mit das Wichtigste, du musst daran glauben, dass alles, was außer Allah angebetet wird, subhanahu wa ta'ala, dass das falsch ist, dass es Batil ist. Okay, das ist das Erste. Und das Zweite, du musst es hassen. Du musst es hassen. Okay? Warum sagt das hier, Sheikh? Guck mal, das ist für unsere Zeit auch sehr wichtig. Habt ihr bestimmt schon mal erlebt, also ich gehe davon aus, dass ihr das erlebt habt, ich habe das öfter erlebt, du redest mit Leuten, du machst Da'wah, du erzählst halt, dass der Oberhaupt jetzt Tarut ist. Er sagt, okay, ich glaube auch, dass er der Tarut ist, aber er hilft ja dem Islam. Er hat diesen Hass nicht, Bruder. Okay? Wenn dieser Hass nicht vorhanden ist, dann hast du keinen Kufr bit Tarut. Also du hast die Eigenschaft von Kufr bit Tarut gar nicht erfüllt. Okay? Bismillah. Und guck mal, das sind immer ein, zwei Wörter, aber die beinhalten so viel, auch für unsere Zeit, ajib. Dann sagt er als drittens, وَتُكَفِّرَ أَهْلَهَا. Du musst Ahl vom Tarut, was machen? Du musst Takfir auf die machen. Also auf den Tarut selbst. Und guck mal, er sagt nicht nur den Tarut selbst. Und die Leute, die hinterhergehen. Musst du was machen? Du musst den Takfir aussprechen. Du musst vom Herzen daran glauben, dass die Kuffar sind. Dass sie nicht dem Islam angehören. Okay? Wenn du das nicht machst, hast du Kufr bit Tawud gemacht oder nicht? Hast du nicht. Okay? Jetzt kann jemand sagen, okay, ich habe den Tawud mich von denen getrennt. Ich bin von denen ferngeblieben. Das war das Erste. Was war das Zweite? Ich habe es gehasst. Okay? Aber ich mache den Takfir nicht, Bruder. Ich bin kein Gelehrter. Hast du Kufr bit Tawud gemacht oder nicht? Nein. Das muss alles beinhaltet sein, subhanallah. Da. Und dann, fertig. Du hast nur Takfir gemacht und fertig? Nein, immer noch nicht fertig. Was Sheikh dann schreibt, subhanallah. Du musst Feind gegen die sein. Du musst dich zu Feinden nehmen. Okay? Es reicht nur nicht, dass du sagst, ja Bruder, ich habe dich verlassen, ich hasse dich, ich habe auch den Takfir gemacht. Was soll ich noch sagen? Du musst mit deinem ganzen Leben von dir fernbleiben. Okay? Es gab eine Sache, das habe ich mit meinem Bruder damals gelesen. Und das war ganz am Anfang. Ich konnte noch nicht mal beten. Da haben die uns Folgendes beigebracht. Da stand folgender Vers. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Die Gläubigen, sie kämpfen auf dem Wege Allahs. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ. Und die Ungläubigen, die Kuffar, sie kämpfen auf dem Wege des Tawuts. Okay? فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Bekämpft die Freunde vom Shaitan. Und der Hoja, der diesen Vers Scherch gemacht hat, hat Folgendes dazu geschrieben. Er sagt, es reicht nicht nur, dass du dem Tawut Takfir auf ihm machst. Du musst aktiv gegen den Kampf in ihn reingehen, sonst hast du keinen Iman bei Allah subhanahu wa ta'ala. Rismen so. Ajib. Okay? Und danach, guck mal, wir haben jetzt Kufr bit Tawud gesprochen. Das muss vorhanden sein. Okay? Wir haben auch über den Tawud gesprochen, was er lexikalisch bedeutet. Okay? Was er im Islam bedeutet. Was ist dann heute Tawud? Darüber müssen wir sprechen. Guck mal, die Köpfe kommen gleich. Okay? Die wird Sheikh nochmal detailliert, inshallah, alle aufrufen. Aber wir können Folgendes sagen. Guck mal, wir müssen im Kopf Folgendes behalten. Irgendetwas wird angebetet und ist zufrieden damit. Dieser Radie, ist auch sehr wichtig. Warum? Weil Isa a.s. wird doch heute auch angebetet, oder nicht, von den Christen? Ist er Hascher jetzt gleichzeitig Tarut? Nein, er ist damit nicht zufrieden. Okay, dann können heute die Parlamentarier Folgendes sagen: Wir sind auch nicht damit zufrieden, dass die Leute uns anbeten. Wie erläutern wir das? Das ist jetzt sehr fein. Er sagt, okay, die Leute beten uns an, aber wir sind damit nicht zufrieden. Also er versucht sich Qiyas zu machen zu Isa a.s. Wie erläutern wir diesen Punkt? Das ist sehr fein. Folgendermaßen. Sie bringen sich ja überhaupt erst an diese Position, dass die Leute sie anbeten. Indem sie regieren, indem sie Gesetze machen, indem sie Tashri'a machen. Okay? Isa a.s. hat die Leute nicht dazu gebracht, dass sie ihn anbeten. Das ist der Unterschied. Guck mal, ich sage das nochmal, damit ihr das versteht, inshallah. Damit wir das verstehen. Isa a.s. hat die Leute nicht aufgerufen, ihn Ibadah zu machen. Oder die Leute erst gar nicht dazu gebracht, dass sie das machen. Und sogar Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn Yawm al-Qiyamah fragen. O Isa, hast du den Leuten gesagt, nimm mich und meine Mutter zu Göttern außer Allah? Er sagt, Subhanik, ja Rabbi, du bist erhaben über all das. Er sagt, ich habe ihnen nur Folgendes gesagt. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum, fa'budu. Allah ist mein Herr und euer Herr. Dient ihn alleine. Okay? Aber das kann der Parlamentarier heute nicht von sich behaupten. Warum nicht? Es zwingt ihn ja keiner, auf diesen Maqam zu kommen. Er macht das ja von sich aus. Er geht ja selber in dieses Parlament und bringt die Leute dazu, ihn zu anzubieten. Deswegen, er kann von morgens bis abends sagen, ich bin nicht zufrieden damit. Er ist ein Lügner. Okay? Das ist der feine Unterschied. Und wenn wir dann zu der Bedeutung kommen, der Iman an Allah, das Glauben an Allah, der Glaube an Allah, subhanahu wa ta'ala, was ist das? Jetzt beschreibt der Sheikh. فَهُوَ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْإِلَهُ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ دُونَ مَنْ سِوَاهُ. Dass du daran glaubst, Allah subhanahu wa ta'ala ist der einzige Gott, okay, der angebetet wird, ganz allein und kein anderer außer ihm. Und dieser Satz ist sehr wichtig. Warum? Guck mal, Bruder, folgendermaßen. Allah subhanahu wa ta'ala will nicht, dass wir ihn anbeten. Er will von uns, dass wir nur ihn anbeten. Okay? Folgendermaßen. Du hast 99% von deinen gottesdienstlichen Handlungen, von deinen Ibadas zu Allah gemacht und du machst nur ein einziges zu jemandem außer Allah. Ist das bei Allah erlaubt? Akzeptiert? Nein, dann bist du ein Muschrik, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Wal'iyadhu billah. Wie will das Allah subhanahu wa ta'ala? Nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbeten. Keinen anderen neben ihm gesetzt. Okay? So. Und dann sagt er, وَتُخْلِسَ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا لِلَّهِ. Und guck mal, er macht es mit Ta'kid und nochmal mit Ta'kid und nochmal mit Ta'kid. Er sagt, alle Arten und alle Weisen von Ibadas, von gottesdienstlichen Handlungen, alle von denen nur zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ma'ana al-Iman billah. Okay? Das müssen wir machen. Und danach, was machst du danach? وَتَنْفِيهَا عَنْ كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ. Und du negierst das von allen anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Also was heißt das? Guck mal, es reicht nur nicht, dass du sagst, ich diene nur Allah. Er ist mein Ilah. Okay? Es gibt keinen anderen außer ihn. Wenn andere angebetet werden, musst du das negieren. Du darfst es nicht akzeptieren. Also damit ist Folgendes gemeint. Okay, du hast dein Iman an Allah und du machst dein Ibadah auch an Allah subhanahu wa ta'ala, aber dein bester Freund macht das nicht. Kannst du so tun, als ob gar nichts ist? Nein, das musst du negieren. Okay? Das ist damit gemeint. Und dann sagt Sheikh, وَتُحِبَّ أَحْلِ الْإِخْلَاسِ وَتُوَالِيَهُمْ. Und du musst die Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala Ikhlas machen in den Ibadas, also die Muwahidin, die Muwahidun, du musst die lieben und du musst sie zu Freunden nehmen. Okay? Also was ist jetzt gemeint? Bruder, Religion verbindet uns, unsere Aqidah verbindet uns. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَى, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Ohne Zweifel, nur die Gläubigen sind Geschwister. Okay? Dein Bruder von gleichem Vater, von gleicher Mutter, der ein Käfer ist, der ein Muschrik ist, ist nicht dein Bruder. Ich, der gläubige Muslim, ich bin dein Bruder. So hat Allah subhanahu wa ta'ala uns zu Brüdern gemacht. Über Aqidah. Okay? Wenn wir sagen, diese Person ist ein Muwahid, egal wie sehr er dir nicht gefällt, du musst ihn für Allah lieben. Es kann sein, dass er irgendeine Eigenschaft hat, was dir nicht gefällt. Das ist normal. Du musst mit ihnen nicht dicke Freunde sein. Du musst nicht überall so künstlich tun, oh, ich liebe dich für alles. Nein, aber wenn er in Schwierigkeiten steckt, musst du ihm helfen. Wenn er irgendwas macht, was von der Religion ist, du musst ihm sein Hak geben. Ist das verstanden? Das ist sehr wichtig. Und danach, jetzt kommt Gegenteil. وَتُبْغِدَ أَحْلَ الشِّرْكِ. Und du musst أَحْلُ الشِّرْكِ hassen. Also die Tawarid, die Mushriks, die Götzenanbeter, du musst sie für Allah hassen. Okay? Was ist mit dieser Hassen gemeint? Sollen wir die schlecht behandeln? Damit ist das nicht gemeint. Aber inshallah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es erlaubt, wir werden inshallah irgendwann einen extra Ders über Wala und Bara machen. Yani Lieben und Hassen für Allah subhanahu wa ta'ala. Da werden wir das inshallah detailliert machen. Da das nicht Thema von heute ist, gehe ich inshallah weiter. Fertig? Immer noch nicht fertig. Was machst du danach? وَتُعَادِيَهُمْ Achi, du musst zu dieser Ahle Schirk Feind sein. Du musst sie auch zu Feinden nehmen. Und dann sagt er, und das, was wir jetzt aufgezählt haben, وَهَذِهِ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي Und das ist die Nation von Ibrahim, Volk von Ibrahim, Glaube von Ibrahim, a.s. Diese Religion, سَفِيَ نَفْسَهُ مَنْ رَغِبَ عَنْهَا Derjenige, der sich davon abwendet, er ist betört, dumm, kann man so sagen, hängen geblieben. Also nur der Hängengebliebene, der Betörte, der wendet sich ab von dem, von der Religion von Ibrahim a.s., von dem Weg von Ibrahim a.s. وَهَذِهِ هِيَ الْأُسْوَةُ الَّتِي أَخْبَرَهُ اللَّهُ بِهَا فِي قَوْلِهِ Und das ist genau das Vorbild, was Allah subhanahu wa ta'ala in folgenden Vers sagt. Guck mal, was Allah so jalla jetzt sagt. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ Zweifellos. Und dieses قَدْ, wenn das vor vielen Madi kommt, achi, ta'kid, ta'kid, ta'kid. Okay, zweifellos. Für euch ist bei Ibrahim und die, die mit ihm sind, ein sehr schönes Vorbild. Uswatun Hasanatun. Und subhanallah, dieser Lob ist so speziell im Koran, gibt es im Koran nur für zwei Personen. Muhammad a.s.w. und Ibrahim a.s. Guck mal, für Rasulullah a.s. wird das generell benutzt. Ja? Uswatun Hasanatun wird Rasulullah a.s. generell benutzt. Aber bei Ibrahim a.s. wird der speziell hier benutzt, bei diesem Thema. Und überleg, da muss das Thema doch so wichtig sein, wo Allah subhanahu wa ta'ala dir sagt, hier hast du ein schönes Vorbild. Da müssen wir verstehen, das ist wichtig. Okay, was macht die denn zu unseren Vorbildern? إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ Als sie zu ihrer Nation gesagt haben, was haben sie gesagt? إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ Wir sind fern von euch. Wir sind beri von euch. Okay? وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ Und wir sind auch beri von dem, was sie anbietet außer Allah. Und guck mal, hier ist eine sehr feine Sache. Was sagen die zuerst, wovon die fern sind? Guck mal, das ist sehr speziell. Sagt von euch. Guck mal, sag nicht erst von den Tawarit. Ja, Bruder, du kannst auf die Tawarit den Tekfir sprechen, aber lass mal die Leute in Ruhe, die es nicht machen. Nein, Achi, das ist nicht Aqida vom Koran. Guck mal, warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier erst von euch und von dem, was ihr anbietet, außer Allah? Guck mal, sagt die Person zuerst. Achi, der Schirk entsteht durch die Personen. Der entsteht nicht von alleine. Die Leute, die Menschen, die machen dem Schirk erst zu Schirk, was es ist. Indem sie ihn respektieren, indem sie ihn anbeten, indem sie ihm eine Heiligkeit zuschreiben. Der Schirk entsteht nicht einfach von so. Also die Menschen, die machen den Schirk erst zur Realität. Deswegen hier diese Reihenfolge. Wir sind fern von euch und von dem, was ihr anbetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Und dann sagt, guck mal, was Ibrahim a.s. sagt. Kafarna bikum. Okay? Kafarna bikum. Dieses Kafarna bikum, darüber müssen wir sprechen. Normalerweise, der Verb Kafara bedeutet leugnen. Wenn es mit dem Harfi Jir, B, kommt, wird es mit der Adi. Okay? Also von einer Person auf die andere übergehend, kann man sagen. Heißt in erster Linie leugnen. Okay? Heißt in erster Linie leugnen. Aber ist auch Tekfir mit inbegriffen. Also wir leugnen euch, wir akzeptieren euch nicht und wir machen den Tekfir auf euch. Okay? Guck mal, der Tekfir hier aus dem Vers nur von diesem Verb und von diesem Harf Jer, nur von hier, ist nicht möglich. Also rein vom Wort her. Aber woher wissen wir, dass hier auch Tekfir mit drin ist? Achi, von dem, was wir gerade gelesen haben, wir sind fern von euch und von dem, was ihr anbetet außer Allah. Besteht ein Zweifel, dass das Muschrik sind? Nein. Okay? Das ist auch gleichzeitig auch der Beweis dafür, subhanallah. Und dann sagt Ibrahim a.s. und die mit ihm sind, und وَالَّذِينَ مَعَهُ gibt es zwei Meinungen. Einmal, es sind die Propheten, die mit ihnen sind. Und es ist einmal die Gläubigen, die mit ihnen sind. Okay? وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدَا Subhanallah. Und er sagt, zwischen uns und euch ist eine Feindschaft und Hass für immer da. Immer da. أَبَدَا. Okay? Was ist die Ausnahme? حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهِ Bis ihr an Allah subhanahu wa ta'ala alleine glaubt. Also, guck mal, von den Versen merken wir auch, die glauben an Allah. Aber nicht alleine, das haben wir gerade erläutert, versucht zu erläutern. Allah subhanahu wa ta'ala will nicht, dass wir ihn anbeten, er will so, dass wir nur ihn anbeten. Okay? Und das ist Millat Ibrahim, achi. Du musst den Takfir auf die Mushriks aussprechen. Okay? Du musst den Takfir auf die Tawarit aussprechen. Du musst fern von denen sein. Du kannst nicht sagen, ja, aber ich mache Takfir auf die, aber lebst mit denen. Nee, okay? So, Larifari. Lebst, wie es dir lustig ist. Und du nimmst gar nicht die Gläubigen zu deinen Freunden. Ja, ich verstehe mich aber besser mit denen. Ich fühle mich besser mit denen. Ach, diese Sätze sind sehr gefährlich. Wenn ein Muslim so weit geht, dass er sagt, ich fühle mich unter Kuffar besser als unter Muslim, das ist schon sehr gefährlich. Muss man aufpassen. Okay? Und dann sagt Sheikh, وَالطَّارُوتُ عَامٌ. Sagt, Tarut ist generell. Okay? Es ist generell. فَكُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ. Alles, was angebetet wird, außer Allah, war radiya bil ibadati. Und der mit dieser Ibadah zufrieden ist, das haben wir versucht gerade mit den Parlamentariern zu erläutern, min ma'budin. Jetzt zählt er die Unterpunkte auf. Also es kann einer sein mit ma'bud, er wird angebetet. Aber muss das unbedingt Anbetung sein? Nein, das ist jetzt wichtig. Weil es kann auch einer kommen, er sagt, Bruder, aber hier ist doch gar keine Ibadah. Muss nicht unbedingt sein. Das ist nur eine Art, jemanden zum Tarut zu nehmen. Nicht die einzige Art. Au matbu'in. Oder derjenige, den man folgt. Komm, du musst ihn gar nicht anbeten. Wenn du ihm folgst in dem, was er Kufr macht zu Allah subhanahu wa ta'ala, oder wenn er von Allahs Religion fernhält, wenn du ihm folgst, du hast ihn zu Tarut genommen. Du musst gar nicht Ibadah machen. Okay? Au muta'in. Und das ist noch einer. Oder ein, den du gehorchst. Guck mal, du musst ihn nicht anbieten, du musst ihn noch nicht hinterhergehen. Aber er gibt in einer Messele ein Hukum, ein Gesetz, was Allahs Religion zuwider ist und du gehorchst ihm. Du hast ihn Tawud genommen. Vers Tobe, Surah Tobe, Vers 31. Hatten wir gemacht, okay? Fi ghayri ta'ati Allahi wa rasulihi. Und guck mal, das ist es. Es kann angebetet werden, du kannst ihm folgen, du kannst ihm gehorchen. In was? Außer der Gehorsam von Allah und seinen Gesandten. Also wenn da irgendein Gesetz ist, na'uzu billah, ein Hukum ist, was Allah und seinen Gesandten zuwider ist, dem Islam zuwider ist, wenn du den Ibadah machst, wenn du ihn folgst oder gehorchst, wal'iyadhu billah, dann hätten wir ihn zum Tarut genommen. Okay? Fahuwa tarutun. Und das ist der Tarut. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Wallahi, das ist sehr gefährlich. Ach, das ist wirklich sehr gefährlich. Wir müssen aufpassen. Mir, glaube ich, hier irgendwo eine Notiz genommen. Ah, das hat mir gesagt. Okay. Dann sagt sie, وَالتَّوَاغِيْتُ كَثِيرَةٌ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ. Er sagt, es gibt sehr viele Tawarit. Es gibt sehr viele Tawarit, aber die Hauptköpfe sind fünf. Das ist Hausaufgabe. Diese fünf müssen auswendig gelernt sein. Nicht auf Arabisch. Es reicht, wenn wir die auf Deutsch können. Okay, das sind fünf Punkte nur. Okay. الْأَوَّلُ Der erste, الشَّيْطَانُ دَاعِي إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ. Der Shaytan, der zum Ibadah aufruft, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Er ruft die Leute auf, etwas anzubeten, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal, dieser Shaytan, das ist auch die Beschreibung eigentlich von Omar radiallahu anhu, deswegen nimmt das der Sheikh. Dieser Shaytan hier, der kann von den Jinn sein, er kann auch aber von den Ins sein. Okay, von den Jinn oder auch von den Menschen. Tamam? Und Dalil qawluhu ta'ala, und Dalil ist folgender Vers von Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Yasin ist der Vers. Alam ahad ilaykum ya bani Adam. Habe ich euch nicht gesagt, o Söhne Adams? Also haben wir nicht einen Vertrag gemacht, o Söhne Adams? An la ta'budu shaytan. Ihr sollt Shaytan nicht dienen. Ihr sollt keine Ibadah zu Shaytan machen. Wie müssen wir jetzt diesen Vers verstehen? Guck, Allah sagt, ich habe euch gesagt, ihr sollt keine Ibadah, keine gottesdienstliche Handlung zu Shaytan machen. Heute gibt es Satanisten, die den Shaytan anbeten. Aber wie verstehen wir diesen Vers vor 1500 Jahren? Und dann sagt Allah weiter im Vers, und ich sage danach, inshallah, was das bedeutet. Innahu lakum aduwwun mubin. Ohne Zweifel, er ist euch ein offenkundiger Feind. Betet ihn nicht an. Normalerweise, einen offenkundigen Feind betet man doch nicht an. Du weißt doch, dass er ein offenkundiger Feind ist. Ach, hier ist gemeint, gehorchen. Diese Anbetung hier wird Tafsir gemacht von den Salaf, gehorchen, achi. Wir haben ja gerade gelesen, matbu'in au muta'in, diese ita'a, das ist hiermit gemeint. Shaitan gibt dir eine Weswese und du gehorchst ihm, na'uzu billah. Okay, und du machst das in einer Sache, zum Beispiel nicht haram. Jeder von uns macht haram. Aber er bringt dich dazu, dass du Schirk machst, weil i'adhu billah, oder du machst Kufr, oder du änderst ein Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala, oder andere Sachen. Das ist damit gemeint. Das ist der Erste. Was ist der Erste? Der Shaitan, der dazu aufruft, dass du jemanden anbetest, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Athani, der Zweite. Und guck mal, hier ist eine sehr feine Sache, subhanallah. Lesen wir inshallah erstmal. Al-Hakimul Ja'iru, der ungerechte Herrscher, Astaghfirullah, nicht Herrscher, Richter. Der ungerechte Richter, Al-Mughayyiru li ahkamillahi ta'ala, er ändert die Gesetze von Allah subhanahu wa ta'ala. Eigentlich kann man auch Herrscher sagen. Okay? Guck mal, hier kommen jetzt zwei verschiedene Punkte. Einmal sagt er, der die Religion ändert. Und nach dem, dritten Punkt werden wir gleich inshallah lesen, sagt der Richter, der mit dem regiert, außer das, was Allah herabgesandt hat. Ach, das ist zweimal verschiedene Kufr. Guck mal, das sind zwei verschiedene Kufr und das ist sehr fein, sehr detailliert, das muss man erstmal verstehen. Was ist damit gemeint? Kufr vom Parlament ist ein anderer. Kufr von dem Richter, der im Saal richtet, ist ein anderer. Aber es ist beides Kufr und beides Schirk. Sie sind zwar voneinander unabhängig, aber im Endeffekt, ob du das machst oder das machst, ist beides Kufr. Ist das verstanden? Guck mal, die im Parlament, die machen Tashri'a. Darüber haben wir sehr lange gesprochen. Wir haben ja ein Mustaqil-Ders darüber gemacht. Aber der Richter, guck mal, dieser Richter macht ja die Gesetze nicht selbst. Ist egal, ob der die selber macht oder nicht. Wenn er damit richtet, was Allah nicht herabgesandt hat, er ist auch ein Muschrik, er ist auch ein Käfir und er ist auch gleichzeitig dann auch ein Tarut. Okay? Tamam. Machen wir aber inshallah erstmal diesen Punkt. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى Delil für den Zweiten, also für den ungerechten Hakim, Gesetzgeber, Richter, der ändert die Gesetze von Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal, jetzt bringt Sheikh den Vers Muhakeme aus Surah Nisa. Alam tara, hast du nicht gesehen? Ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Hast du nicht diejenigen gesehen, die behaupten, okay, die behaupten, die von sich behaupten, dass sie an das glauben, was dir herabgesandt worden ist und an das glauben, was vor dir herabgesandt worden ist. Also sprich an das, was dir herabgesandt worden ist, Koran. Sie behaupten von sich, dass sie an den Koran glauben und an das herabgesandt worden ist, was vor dir herabgesandt worden ist, ja, eine Taurat. Guck mal, wie ist der Nuzul von dieser Ayah? Es gibt verschiedene, aber generell sehen wir Folgendes. Da ist ein Ikhtilaf zwischen zwei Personen, okay? Und da ist ein Munafiq, also der behauptet von sich, dass er Islam ist, ist er aber eigentlich gar nicht. Und ein Yahudi, ein Jude. Okay? Guck mal, dieser Munafiq sagt zum Juden, Baini wa bainaka Ka'b ibn al-Ashraf. Zwischen dir und mir soll Ka'b ibn al-Ashraf richten. Das sagt der Munafiq, der von sich eigentlich behauptet, dass er Islam ist. Wie sagt der Jude? Baini wa bainak Muhammad, alayhi wassalam. Zwischen dir und mir soll Muhammad richten, sallallahu alayhi wasallam. Und guck mal, der Jude geht trotzdem, obwohl er eigentlich Scharia will, mit dem zusammen zu Ka'b ibn al-Ashraf. Deswegen sagt weiter Allah subhanahu wa ta'ala im Vers, يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. Sie wollen das Urteil beim Tagut. Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala, sie, nicht er. Guck mal, normalerweise, der Munafiq wollte ja zu Ka'b ibn al-Ashraf und er ist der Tagut hier gemeint in diesem Vers. Das sagt zum Beispiel Imam al-Tabari und Ibn Kathir auch. Aber warum bringt Allah subhanahu wa ta'ala hier die Mehrzahl, obwohl der Jude doch eigentlich zum Propheten alaihissalatu wassalam gehen wollte? Das ist eigentlich auch gleichzeitig die Bedeutung von Irade. Okay? Irade ist nicht nur Wollen. Das, was du machst, ist deine Irade. Okay? Das ist deine Absicht. Das, was du machst, ist deine Absicht. Auch wenn du eigentlich vom Herzen gar nicht zum Tawud gehen willst, zum Urteil suchen, aber du machst es trotzdem, du hast das Urteil gesucht und dein Iman ist nur eine Behauptung. Es hat keinen Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ Obwohl ihnen befohlen worden ist, den Tagut zu leugnen. Kufr bit Tagut. Okay? وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُدِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا Und der Shaytan will mit einer irren... Dalalat in Astrologies, ja? Irreführung. Genau. Mit einer weiten Irreführung sie irreleiten. Okay? Na, über Muhakeme können wir auch inshallah irgendwann einen Mustaqil-Ders machen, deswegen gehe ich jetzt nicht detailliert drauf ein. Aber wir können nur Folgendes sagen. Egal ob Darul Islam, egal ob Darul Kufr, egal ob das der Richter vom Staat ist oder das ist irgend so ein Aschiret-Führer, okay? Das kann auch ein Zauberer sein, wer auch immer. Wer irgendwo bei seinem Ikhtilaf Urteil suchen geht, außer bei Allah und seinen Gesandten, ach, er hat kein Iman, er ist ein Käfer. Okay? Naam. Nur da muss man halt darüber sprechen, was ist Muhakeme? Dieses Urteil suchen, wenn wir über Muhakeme sprechen. Wir reden über Muhakeme über Folgendes und nicht, dass das falsch verstanden wird, inshallah. Talabul Hukmi bain al-Mutakhasimain. Urteilsuche zwischen zwei Parteien, die sich streiten. Also die haben einen Ikhtilaf miteinander und die gehen jetzt das Urteil suchen. Das ist Muhakeme. Wenn das nicht gegeben ist, die Tawarid können eine Sache noch so oft, wie sie wollen, als Muhakeme, als Gericht bezeichnen. Das wird islamischen Recht nicht zu Gericht. Und diesen Detail müssen wir auch, inshallah, aufpassen. Okay? Das war Tashri'a, der zweite Punkt. Der Tawarid, der die Gesetze ändert von Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt kommt der dritte, Al-Thalith. الذي يحكم بغير ما أنزل الله. Er richtet, das ist jetzt auch der Richter, der Gesetzgeber, er richtet mit dem, was Allah nicht herabgesandt hat. Mit irgendwas anderes, was Allah herabgesandt hat. Das ist auch ein Kufr. Also er muss nicht nur unbedingt im Parlament sitzen. Er sitzt zwar nicht im Parlament, die Richter sitzen ja nicht im Parlament. Aber womit regieren sie? Womit richten sie? Das, was das Parlament denen vorlegt, oder nicht? Das ist auch Mustakil Kufr, subhanallah. Okay, والدليل قوله تعالى دليل ist von Allah subhanahu wa ta'ala ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Wer nicht mit dem richtet, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Und guck mal, Achi, dieser Vers ist so schön, so offen, so fest, aber die Leute kommen halt mit Kufr, Duna, Kufr und ila akhir. Guck mal, diese Kufr, Duna, Kufr Mesele, die Sache gibt es im Islam. Okay, das gibt es in unseren Büchern. Aber was die versuchen zu Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dass er das gesagt haben soll, geht um folgendes Thema. Im islamischen Staat, wo mit Islam regiert wird, der Richter, er ist auch ein Muslim, er macht zum Beispiel so eine Ausnahme, sagen wir mal, für zum Beispiel einen von seiner Familie, der zu ihm kommt und gerichtet werden will. Darüber wird gesprochen, ob das großer Kufr oder nicht ist. Aber die Umma hat niemals darüber Ikhtilaf gehabt, in einem Staat, wo Allah nichts zu sagen hat, wo es nicht ein Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala gibt, in Darul Kufur, und der Richter regiert mit irgendwas anderes, komplett was anderes, Demokratie oder was es auch immer ist, ach, das ist großer Kufur mit Konsens der Umma. Und wer sagt, dass das nicht so ist, ach, er hat Allah und seinen Gesandten nicht verstanden und geleugnet. Tamam? Na. Also, guck mal, von diesen zwei Sachen verstehen wir eigentlich dreimal drei verschiedene Kufr und drei Arten, wie man sich einen Tawarid nehmen kann. Entweder der Tawarid, er erlässt Gesetze, okay, das ist der Tashri' macht. Oder was war das Zweite? Was war das Zweite? Er macht, regiert, tamam, das ist der Richter, okay, im Saal, er richtet mit dem. Der Erste, der macht die Gesetze, der Zweite, der richtet. Und wer ist der Dritte? Der zum Muhakeme geht. Subhanallah. Der zum Muhakeme geht, er ist genauso ein Käfer wie die anderen auch. Darüber könnte man nur sprechen, ist er Tawarid oder nicht? Derjenige, der zum Muhakeme geht, wir sagen, nein, er ist kein Tawarid, aber er hat ein Urteil beim Tawarid gesucht, ist mit ihm gleicher Hukum. Tamam? Na. Okay. Al-Rabi'u, der vierte, Alladhi yadda'i ilma al-ghaybi min dunillah. Der behauptet, dass er das Verborgene kennt aus Allah. Das ist der vierte. Das ist zum Beispiel Ikrimah, rahimahullah, er sagt, das ist der Tawarid. Die Leute behaupten, dass sie das Verborgene kennen. Zum Beispiel, was ist Ghaib, Achi? Was ist das Verborgene? Zum Beispiel, das, was wir unseren Sinnesorganen nicht wahrnehmen können, ist für uns Ghaib. Ich gebe euch ein Beispiel. Was dein Nachbar auf der anderen Straßenseite jetzt gerade in seinem Wohnzimmer spricht, kannst du das wissen? Nein, das ist für uns verborgen. Okay? Und wenn jemand behauptet, ich kann aus der Vergangenheit euch Sachen holen oder aus der Zukunft sage ich euch was heraus oder er behauptet irgendwas, was er nicht wissen kann, ach, das ist ein Tawarid. Und derjenige, der zu so jemandem geht mit der Dingens, er könnte mir doch was sagen, er ist raus aus der Religion. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Ach, ich beweise, ist folgende Vers von Allah subhanahu wa ta'ala. عَالِمُ الْغَيْبِ. Er ist der Wissende des Verborgenen. فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. Und das Verborgene enthüllt er für keinen Einzigen. Das Verborgene enthüllt er für keinen Einzigen. Was ist die Ausnahme, ja Rabbi? إِلَّا مَنْ يَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ. Außer von einem Gesandten, von einem Rasul, von einem Propheten, den er bewilligt hat. guck mal, Vers ist offen, Achi, denn da kann man gar nicht nach links und rechts ziehen. Okay? Aber machen die Leute trotzdem. Die sagen, wenn Allah Azzawajalla ein Istisna für Gesandte macht, dann kann er auch ein Istisna für meinen Sheikh machen. Wie antwortest du? Das, was Allah subhanahu wa ta'ala zur Ausnahme macht, sagt er in seinem Buch. Das, was in seinem Buch nicht steht, kann es eine Ausnahme sein? Nein. Weil guck mal, es kommt ja direkt hintereinander. Allah Azzawajalla sagt, er gibt das Verborgene, enthüllt er keinen einzigen. Und dann kommt illa man yartada min rasulin, außer den Gesandten, den er bewilligt hat. Okay? Naam, das ist in Surah Jin. وَقَالَ تَعَالَى, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt an anderer Stelle, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, bei ihm sind die Schlüssel des Verborgenen. Okay? لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ, keiner weiß es außer er. Das Verborgene weiß keiner außer er, subhanahu wa ta'ala. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, und er weiß, was im Festland ist und was auf dem Meer ist. وَمَا تَسْخُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, es fällt kein Blatt, ohne dass er es weiß. Subhanahu wa ta'ala, subhanallah. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, und er sagt, yani kein Korn in Dunkelheit von der Erde. وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ, sei es im Nassen oder im Trocknen, إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, außer dass es in einem offenkundigen Buch niedergeschrieben ist. Was für ein Wissen Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, ajib. Überleg mal, wie viele Bäume es auf der Welt gibt, wie viele Blätter auch im Herbst fallen. Allah subhanahu wa ta'ala weiß jedes Einzelne. Ach, überleg mal, so, an so ein Ilah glauben wir. Allah subhanahu wa ta'ala weiß das, was in deinem Herzen ist, bevor es in deinem Herzen ist. Ja'ni, was heißt das? Er kennt dich besser als du selbst. Subhanahu wa ta'ala. Das war jetzt vier. Jetzt kommt Khamis, das fünfte. Alladhi yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Derjenige, der angebetet wird, außer Allah, und er ist zufrieden mit der Ibadah. Okay? Das ist sehr schön, sehr generell. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, und Dalil ist von Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ, wer von ihnen sagt, إِنِّي إِلَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, ich bin ein Gott außer Allah, فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ, den werden wir mit Jahannam vergelten. Mit Hölle werden wir ihn vergelten. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, und so vergelten wir den Ungerechten. Wofür ist dieser Vers ein Beweis? Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe euch das schon ein paar Mal gesagt, al-zalimun, al-fasiqun, al-mujrimun, oder wenn es mef'ul oder mejrur kommt, al-zalimin, al-mujrimin, al-fasiqin, wie das hier der Fall ist, wenn es mit Elif Lam kommt, und vor und hinter dem Vers geht es um große Kufr, ist immer große Kufr mit gemeint. Guck mal, wenn jemand sagt, ich bin ein Gott außer Allah, hasha wa killa, hast du Ikhtilaf über diese Person oder ein Fragezeichen, dass er ein Käfer ist oder nicht? Und guck mal, Allah sagt gleichzeitig zu ihnen ungerecht. Ajib, ne? Wir müssen den Koran verstehen. Wir müssen Zeit mit Allah subhanahu wa ta'ala das Buch verbringen, subhanallah. Guck mal, dann sagt Sheikh, jetzt haben wir diese ganzen Sachen aufgezählt. Wa'alam, wisse, anna al-insana ma yasiru mu'minan billahi illa bil-kufri bil-ta'ud. Solange jemand den Ta'ud nicht leugnet, kann er kein Muslim werden. Okay? Mu'minan, astaghfirullah. Er kann kein Mu'min werden, kein Gläubiger werden. Okay? Er muss Kufr bil-ta'ud machen. والدليل قوله تعالى, und Dalil ist von Allah subhanahu wa ta'ala folgender Vers, لا إكراه في الدين, es gibt keinen Zwang in der Religion, eigentlich es gibt keinen Zwang zum Religion, so kann man das sagen. Was bedeutet dieser Vers? Ja, ach, es gibt keinen Zwang in der Religion, da muss ich nicht beten. Kann man diesen Vers so verstehen? Nein. Guck mal, so ein falscher Verständnis, so kann man Allahs Buch nicht verstehen, weil wenn es doch keinen Zwang in Religion gibt, warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala über 80 Stellen, Aqimus Salah, verrichtet das Gebet. Natürlich gibt es einen Zwang in Religion. Aber nachdem du in der Religion bist, es kann dich keiner zwingen, in diese Religion einzutreten. Okay, das ist damit gemeint. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ, das Wahre hat sich offenkundig getrennt vom Falschen. Haq hat sich offenkundig getrennt vom Batil. Und danach, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, wer den Ta'ud leugnet, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, und an Allah glaubt, فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, der hält fest am festesten Handhabe. Okay? لَنْ فِصَامَ لَهَا, es gibt keine Trennung mehr von dem. Wenn du einmal festhältst, gibt es keine Trennung mehr von dem. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allhörende und Allwissende. Guck mal, Achi, erst kommt was? Kufr bit Ta'ud, und dann kommt Iman billah. Okay? فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْ تَعُود وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ. Heißt, wer kein Kufr bit Ta'ud macht, der kann kein Iman an Allah haben. Guck mal, heute alle Parlamentarier, alle Richter, die nicht mit dem richten, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt. Diese ganzen Zauberer, angeblich, die machen den Leuten so Shifa, Gewürze und dies und das und machen Sihir, na'uzubillah, und machen Zauberei, achi, sind alle Tawarid. Das sind alle Tawarid. Und die Leute, die denen folgen, achi, ihnen gehorchen, hinterhergehen oder Ibadah zu denen machen, sind kein Gläubiger. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Guck mal, jetzt reden wir die ganze Zeit über Kufr bitawud. Wie macht man Kufr bitawud? Das müssen wir speziell ansprechen. Achi, Kufr bitawud macht man in drei Schritten. Okay? In drei Schritten. Erstens, das ist diese Kafarna Bikum. Du musst den I'tiqad dran haben, dass die Tawarid Kuffar sind. Okay? Das ist das Erste. Du musst daran glauben, dass die Tawarid, achi, Kuffar sind. Dass sie Ungläubige sind. Dass sie keine Muslime sind. Das ist das Erste. Was das Zweite, achi? Du musst das aussprechen. Wenn die Situation es erlässt und es zugibt, musst du das sagen. Warum? Warum ist das so wichtig? Folgendermaßen. Ich will jetzt heiraten. Und wenn ich mich nicht äußere, wie willst du mich verheiraten? Wie soll das gehen? Geht das? Nein. Guck mal, wir können Islam nur leben mit Muslimen. Und das geht nur von dem, was wir sagen, oder nicht? Anders geht es nicht. Das ist das Zweite. Du musst es aussprechen. Okay? Genauso wie Ibrahim a.s. ist in diesem Vers, was wir gerade vorgelesen haben, auch ausgesprochen hat. Ja? Sie haben ja gesagt zu ihren Qaum, als sie zu ihren Qaum sagten, Nahnu bura'u minkum. Wir sind bari von euch. Guck mal, sie sagen das. Das ist das Zweite. Du musst es aussprechen. Und das Dritte, achi, dein Leben lang musst du dafür sorgen, dass du Feind zu denen bist. Was heißt das? Du darfst ihnen nicht helfen. Okay, das ist jetzt der dritte Teil, ist in den Taten. Du darfst ihnen nicht helfen. Du darfst ihnen nicht gehorchen. Du darfst ihnen nicht hinterhergehen. Du darfst sie nicht anbeten. Wie auch immer, du darfst sie nicht lieben. Okay? Und diese ganzen Taten ist als dritter Punkt. Das, wenn man das drei alles zusammen macht, dann hast du Kufr bitawud gemacht. Wenn eins von denen fehlt, al-iyadu billah, Kufr bitawud ist nicht fort. Guck mal, das haben wir ganz am Anfang gemacht. Das haben wir jetzt nochmal gemacht, damit das schön im Kopf sitzt. Diese drei so reichen eigentlich. Okay? Und in diesem dritten Punkt, was ich gerade gesagt habe, haben wir vorher halt gesagt, du musst sie hassen, du musst sie verlassen. Okay? Du musst sie zu Feinden nehmen. Wenn das nicht gegeben ist, ach, ist Wala und Bara nicht gegeben. Okay? Na. Und in diesem Vers hat der Allah subhanahu wa ta'ala gerade gesagt, At-tabayyana rusht, das Wahre, hat sich getrennt. Guck mal, was ist Rusht? Dinu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Es ist die Religion Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Es ist die Wahrheit. Wal-Ghay, das Falsche, was ist Ghay? Guck mal, wie Sheikh das beschreibt. Dinu Abi Jahil. Es ist die Religion von Abu Jahil. Und guck mal, was sagt Sheikh hier gleichzeitig auch? Dass Shirk eine Religion ist, subhanallah. Weil Abu Jahil hat ja Allah nicht geleugnet. Ach, es gibt Überlieferungen darüber, dass Abu Jahil Hajj gemacht hat. Ajib, ne? Er leugnet ja Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat trotzdem eine Religion. Was ist es? Es ist Shirk, subhanallah. Okay? وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى Festeste Handhabe. Was ist das? شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ Das Bezeugen von La ilaha illallah. Also guck mal, was verstehst du? Du musst Kufr mit Tawud machen, bevor du überhaupt bei La ilaha illallah ankommst. Das ist die Vorbedingung. Okay? وَهِيَ مُتَضَمِّنَةٌ لِلنَّفِي وَالْإِثْبَاتِ Es beinhaltet zwei Sachen. Leugnen und dann beweisen. Dieses La ilaha illallah. Du musst erst leugnen und dann beweisen. تَنْفِي جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْإِبَادَاتِ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى Alle gottesdienstlichen Handlungen außer von Allah subhanahu wa ta'ala musst du negieren. Musst du leugnen. Okay? Und danach تُثْبِتُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْإِبَادَةِ كُلِّهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ Und danach alle gottesdienstlichen Handlungen musst du zu Allah subhanahu wa ta'ala machen, den einzigen, der keinen Partner hat. Okay? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als Gläubige zu sich nehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen niemals dem Tawud näher kommen lassen. Niemals in unseren Herzen Liebe oder Muhabba für den Tawud spüren lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als Shuhada zu sich nehmen. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.